In Zusammenhang damit, dass sich die koreanische Halbinsel durch die aggressiven gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas und ihre berüchtigte Sonderoperationsübung in einer ernsten Kriegsgefahr befindet, veranstaltete das Außenministerium der TVJK am 30. März ein Meeting für die Informierung der ausländischen Diplomaten und der Vertreter der internationalen Organisationen in der TVJK über die Lageentwicklung. Auf dem Briefing informierte der Vizeaußenminister Shin Hong-chol die Ausländer über die gegenwärtige Lage auf der koreanischen Halbinsel und erklärte den prinzipienfesten Standpunkt der TVJK dazu. Er enthüllte es anhand der Angaben, dass die USA und Südkorea unter Einsatz der bisher größten Streitkräfte und der verschiedenen nuklearen strategischen Vermögen die aggressiven gemeinsamen Militärübungen abhalten und die Kopfjagd-Operationsübung für die Beseitigung des Führungsgremiums eines souveränen Staates und die Sonderoperationsübung für Präventivschläge, die die Zerstörung der Atom- und Raketenbasen zum Ziel hat, wie besessen durchführen. Doch die USA problematisieren böswillig die Warnung des Sprechers des Generalstabs der koreanischen Volksarmee angesichts der tollwütigen Sonderoperationsübung der USA und Südkoreas und versuchen, ihre gemeinsamen Militärübungen zu rechtfertigen. Der Vizeaußenminister der TVJK verurteilte die Unverschämtheit der USA und betonte, angesichts des Umstandes, dass die USA verkündet haben, dass sie durch eine Sonderoperation das Führungsgremium und die bedeutenden strategischen Basen der TVJK beseitigen würden, sei die Gegenmaßnahme der TVJK durch Präventivschlag eine selbstverständliche Ausübung ihres Souveränitätsrechts. Weiter hob er hervor, die Lage der koreanischen Halbinsel, die sich durch verrücktes militärisches Abenteuer der USA in einer ernsten Kriegsgefahr befinde, zeige eindeutig den Ursprung aller Probleme. Wenn ein Krieg auf der koreanischen Halbinsel ausbreche, sollten die USA, die ihre feindselige Politik gegenüber der TVJK ständig verstärkt, zahlreiche nukleare strategische Vermögen und Sonderoperationsmittel eingeschleppt und die TVJK provoziert hätten, volle Verantwortung dafür tragen. Die ausländischen Diplomaten und die Vertreter der internationalen Organisationen in der TVJK äußerten große Besorgnis um die gefährliche Lage auf der koreanischen Halbinsel und meinten, dass sie ein wichtiges Verständnis für das Wesen der gegenwärtigen Lage und den prinzipienfesten Standpunkt der TVJK gewonnen haben.